Hallo und herzlich willkommen zum Uncast Folge 83 und Mann, haben wir jede Menge News-Themen und deswegen sage ich auch gleich Hallo Mo. Hallo Rio. Ja, bei so vielen Themen sollten wir vielleicht gleich loslegen, ne? Genau, gleich los mit den Themen und dann hauen wir uns News in die Ohren. Jo. So, ich würde mich auch ganz, ganz kurz halten, ja, weil es ja so viele News-Themen gibt. Also wir hier mal jetzt im Schnelldurchgang meine super Mini-Themen, ja. Zunächst mal, ich war ja beim Super Bowl, war super Sache, ja, Super Bowl, super Sache, ne, klar. Und die Werbung, die war auch eine super Sache, ja. Da könnte man fast schon einen Super Bowl mögen, nur wegen der Werbung, denn die Werbung kam von Samsung, die ich meine. Und die hat mal wieder, wie ja in den letzten anderen Spots von Samsung auch, so eine bestimmte Benutzergruppe eines Konkurrenzgerätes gedisst. Und zwar ganz gewaltig, ja. Und mit Stil. Und da sind auch ein paar Charaktere aufgetreten, die in den Werbespots zuvor aufgetreten sind. Also offenbar war das alles so geplant, dass eben die Hauptwerbung dann zu dem Super Bowl kommt, sehr, sehr schön, ja. Auch das Mädel mit den blonden Haaren ist wieder dabei, wow, sehr cool. Und ja, auf jeden Fall, es lohnt sich die Werbung schon mal anzugucken, ja, definitiv. Ich habe die auch verlinkt. Das ist richtig schön gemacht, ich habe es richtig toll gefunden. Auch wenn das Galaxy Note, für das die Werbung dann eben abzielt, vielleicht, ja, doch, ja, diskussionswürdig ist, ja. Da gibt es ja große Unterschiede. Für der einen ist es das Nonplusultra-Gerät, ja, und für die anderen ist es einfach nur zu groß. Gut, lassen wir mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall schöne Werbung, das steht fest. Da kriegt man so richtig Lust wieder auf den Samsung. Naja. Okay, also, und noch was habe ich. Ein neuer MP3-Player von der Marke, ich hoffe, das spreche richtig an, Kauern oder Koan, ja, ist schon eine. Glaube ich, eine koreanische Marke, wenn ich es richtig weiß. Möchte ich mich nicht drauf festlegen. Auf jeden Fall haben die jetzt einen neuen Android-basierenden Player für MP3s herausgebracht. Natürlich auch für Ogg-Vorbis-Dateien. Der Z2 nennt er sich. Und bei dem kann man dann hoffen, dass er in einem vernünftigen Preisrahmen liegt. Samsung hat hier auch schon einen Player herausgebracht, den ist einfach das Samsung Galaxy ohne UMTS-Modul. Ja, könnte man sagen, ist das und kann auch sonst alles. Ja, nur dass eben der Preis auch fast so ist wie das Handy und deswegen halt. Ja, für normale Sachen doch mal zu teuer, würde ich sagen. Ja, hier, dieses Gerät kommt mit einem 1 GHz-Prozessor, 512 MB RAM, hat ein 800x600, Entschuldigung, 800x480 OLED-Display. Ja, Z2 schimpft er sich, 8 GB, da geht's los und gibt's Versionen bis 32 GB. Ja. Man kann sogar NTFS formatieren und da kann das noch lesen. Uiuiui, Microsoft, ich höre dich schon wieder anklopfen bei Kauern. Ja, naja. Und damit gehen auch Dateien, die größer als sind als 4 GB, warum man das auch immer braucht. Ja, pf, keine Ahnung. Also mir wird's reichen. Ja, und hat Wi-Fi, Bluetooth ist ebenfalls mit drin, Micro-SD-Karten, Slots wird es auch damit geben und ein FM-Tuner ist drin, also auch aufs Radio muss man da nicht verzichten. 200 bis $300, so wird das spekuliert, wird das kosten. 200 wäre sehr gut, $200, ja. Das kann man für so ein Gerät mit diesen technischen Ausstattungen doch schon durchaus verlangen, würde ich sagen. 300 wäre jetzt schon wieder ein bisschen viel, $300 wohlgemerkt. Ja, trotzdem etwas viel, ich denke. Bei uns wird es sowieso wieder 200 bis €300 sein, wenn, ja, wenn es denn überhaupt bei uns herauskommt. Und weil wir jetzt schon von Galaxy gesprochen haben, oder von Samsung, das Galaxy Nexus, ja, ist jetzt offiziell, es kommt in Weiß, ja. Und zwar am 13. Februar. Und Leute, ich seh hier gerade die Bilder, ja. Also, es bringt euch zwar nichts, wenn ich es jetzt hier in die Kamera halte. Aber fantastisch, ja. Ich habe den Artikel auch verlinkt. Ich finde das super schön. Wahnsinn. Also, optisch ist das richtig genial. Am 13. Februar sollte es soweit sein. Schauen wir mal, ob das auch für den europäischen Markt gilt. Ich sag mal, müsste, weil es wird in England, also England, oder in Großbritannien wird es ausgeliefert, ja, am 13. Februar. Und da müsste es eigentlich für den Rest von der EU auch erhältlich sein. Ja, 16 GB und 32 GB Modelle sollen da verfügbar sein, genau wie es bei den schwarzen auch ist. Und ja, das sollte man sich überlegen, ob man 16 oder 32 GB Version nimmt, angesichts der ganzen Cloud-Geschichten und so weiter, sollte eigentlich 16 GB ausreichen, weil man hat ja die Musik wohl in Zukunft sowieso nur noch im Internet und nicht mehr auf einer Platte. Wem die ganzen Cloud-Geschichten wegen dem letzten Mega-Upload-Fall dann doch zu haarig geworden ist, weil man nie weiß, ob dann nicht auf einmal morgens man an den Rechner geht und alle Daten sind weg, weil der Cloud-Dienst dicht gemacht hat oder dicht gemacht wurde. Dann kann man sich ja auch überlegen, ob man das 32 GB Modell nimmt. Die anderen technischen Daten ändern sich da nicht, bleibt alles gleich. So, und jetzt noch das Thema von Mo, bevor wir dann zu den News gehen. Ja, ich habe noch was recht Interessantes und zwar ein neues oder kommendes Smartphone, das sich AdZero Bamboo nennt. Und das Bamboo steht für Bambus. Das ist ein Gerät, das tatsächlich aus Bambus oder das Gehäuse tatsächlich aus Bambusholz hergestellt ist. Es sieht unglaublich gut aus. Jeder, der so ein bisschen Plastik-Fantastik-Feind ist, wird sich freuen, dass es auch mal was Erfrischenderes gibt als immer nur irgendwelche Plastikblech- oder Metallgehäuse. Und die ganze Geschichte, wie gesagt, nennt sich AdZero Bamboo. Und ja, diese Firma war halt ganz schlau und hat gesagt, wir kontaktieren mal Woodhouse und lassen von denen halt eben so ein Bambus-Chassis bauen und schauen mal, was passiert. Ja, ich kann sagen, was passiert. Leute, die edles Design haben möchten, werden bestimmt zugreifen, weil es sieht wirklich, wirklich wunderbar aus. Also herrlich, herrliche Optik. Man weiß, dass wohl Android 4.0 drauf sein wird, aber ansonsten haben wir überhaupt keine Informationen. Großes Display, schön. Gerät soll zudem einen speziellen Blitz besitzen und soll also um die Kamera herum gebaut sein und mehr weiß man nicht. Also die Daten sind noch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr vage. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, schöne Geschichte für jemand, der Design mag. Guckt euch die Bilder an vom verlinkten Artikel. Der wird sich drauf freuen. Ich finde die Idee ziemlich gut. Es gibt ja auch inzwischen die Möglichkeit, aus einem sogenannten flüssigen Holz, das hat jetzt hiermit nichts zu tun, aber aus flüssigem Holz Gehäuse und so weiter herzustellen. Vielleicht ist es ein guter Anreiz, darüber nachzudenken, halt aus diesem flüssigen Holz auch Gehäuse für Handys zu produzieren, wenn es das nicht vielleicht sogar schon gibt. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall schöner als Plastik oder Metall. So, und jetzt zu den News und was war alles passiert? Ha! Zumindest mal, wir müssen sagen, also wir nehmen jetzt die News nehmen wir alle auf am Mittwoch. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie denkt, ja, da fehlt doch irgendwie was davon von den News, aber das holen wir dann nächste Woche nach. Google scannt übrigens jetzt nach Schadsoftware im Market. Das kommt eigentlich zu einem interessanten Zeitpunkt, denn letzte Woche war ja so, dass es da Probleme gab mit einer Firma, ich glaube, Symantec war das, ja. Die haben einen ganz großen Mist gebaut. Die haben nämlich behauptet, dass neue Malware gefunden wurde im Market, was nicht der Fall war. Das mussten die dann auch eingestehen, nachdem selbst andere Sicherheitsfirmen gesagt haben, dass es keine Malware ist. Ist zwar keine besonders schöne Software, wohl auch Crapware genannt, ja, die haben da so einen Ad-Dienst, der einem die Haare zu Berge stehen lässt, zum Beispiel Werbung in die Notification Bar einblendet. Aber das ist noch keine Malware. Sowas könnte man höchstens als Toolbar oder so Als bezeichnen, unschön, als unschön. ja. Also ja gut, es gibt ja auch auf dem PC das ein oder andere Shareware-Produkt, was recht seltsame Dinge tut und keine schönen Dinge, aber halt eben nicht als Trojaner oder als Schadsoftware eingestuft wird. Und ich denke, hier Ganz ist es genau. doch ganz genauso. Ganz genau. Und jetzt hat Google eben wohl mehr so, um die Leute zu beruhigen, eine Scan-Software im Market eingesetzt. Das heißt, alle Doink, Apps, die. Bitte? Doink, Doink? Doink, ja, wie ein Ball, der springt. Heißt das nicht Bouncer, das Ding? Ach so, okay, da habe ich jetzt noch nicht so den Bezug dazu gehabt, ja, Oh, Entschuldigung. zu diesem Doing. ja, also auf jeden Fall sucht jetzt eine Software nach schädlichen Apps automatisch. Wenn man die App also übermittelt an Google, dann wird da eine Prüfung durchgeführt. Allerdings keine manuelle, die ewig lange dauert, wie bei anderen Stores unter Umständen, sondern eine automatische, die innerhalb von Sekunden feststellen kann, ob das Programm irgendwie zum Beispiel illegal Zugriff nimmt auf Kontaktdaten etc., ohne das eben zu deklarieren, oder ob sonstige Schwierigkeiten auftreten könnten. Ja, das ist so eine, wie nennt sich das, Heuristik? Ja, ist das richtig? Ja, Heuristik ist die Suche nach verdächtigen Aktionen. Genau, richtig. Und das heißt, es muss nicht bekannt sein vorher, eine spezielle Lücke, bevor das Programm oder diese Scan-Software das erkennt, sondern es kann schon von dem Aufbau her von dem Programm erkennen, ob es schädlich ist oder nicht. Heute habe ich jetzt dann gerade gelesen wieder, dass natürlich, klar, Sicherheitsfirmen dann sagen, ja, da gibt es Möglichkeiten, um das zu umgehen. Aber man sollte sich nicht darauf verlassen. Natürlich, weil diese Hersteller von den Antiviren-Apps für Android jetzt natürlich vor einer Frage stehen, ob dies überhaupt noch gebraucht wird. Ja, die sehen jetzt ihr Geschäftsmodell, nämlich Angst zu verbreiten, ungerechtfertigte, jetzt in Gefahr. Ja. Aber ich halte es da, wie gesagt, mit Chris DiBona, der Chefentwickler aus dem Open-Source-Bereich von Google, der klipp und klar gesagt hat, wer für eine Firma arbeitet, die Antiviren-Software für Android herstellt, das sollte sich was schämen. Das hat er wörtlich gesagt, da kann ich mich nur anschließen. Braucht man nämlich nicht. Okay. Ja, also ja, was soll man da dazu sagen? Eigentlich kann Wenn man man da nicht. nichts dazu. Ja, dann können wir gleich weitergehen. Nee, Haben nicht genug. wirklich. Also es ist schon ein großes Thema, weil ja immer wieder auch irgendwas durch die Gegend geistert, was solche Themen betrifft. Oftmals zu Unrecht, weil schlicht und einfach in den Angaben der einzelnen Anbieter schon gewisse Dinge drinstehen, die darauf hinweisen, dass halt eben, was weiß ich, wenn man das und das tut, eine Aktion ausgelöst wird, die unter Umständen kostenpflichtig sein kann. Das heißt, ein Dienst wird zum Virus und das kann nicht sein. Wenn da drin steht, wenn du einen weiteren Level spielen willst, dann geht, ich sage jetzt mal einfach was, ich erfinde jetzt was, dann geht eine SMS an eine kostenpflichtige Nummer, ja? Und dann tut es diese Software auch, dann ist es kein Trojaner. Nö. Dann ist es einfach nur eine freche Software, aber Richtig. das, ich meine, In-App-Zahlungen ist ja sogar hochoffiziell eingeführt, ja, bei allen großen Smartphone-Plattformen. Das ist ein Schlüssel auch für die Entwickler, um Geld zu verdienen, klar. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn es nicht gerade ein Open-Source-Entwickler ist, ja, der wegen der Ehre und wegen, ja, was weiß ich, freiheitsliebend, eben seine Apps schreibt und veröffentlicht, ja, dann wollen eben die Entwickler auch Geld damit verdienen. Und es hat sich eben herauskristallisiert, dass eine sogenannte Freemium-Software, das heißt halb frei, aber wenn man spezielle Funktionen haben will, dann eben zahlen, sich eben gut durchsetzt und gut verkauft und eben auch Geld in die Kassen spült. Ich sag nur so CityWheel, ja, um zum Beispiel auf Facebook mal zu sein. Also das glaubt man kaum, aber die machen richtig Kohle damit, Zynga, ja, weil sie eben das Spiel komplett kostenlos anbieten. Wer kostenlos spielen will, kann das tun, aber man kann halt effektiver sein, wenn man was kauft dafür. Und so solche Apps gibt es jetzt auch schon zuhauf auf Android und das ist ja nichts Schlechtes. Ne, grundsätzlich ist das auch eine ganz gute Idee, weil die Leute, die jetzt sagen, ich möchte einfach mal tippel die tippel ja, ein bisschen spielen, ohne gleich das große ja, Rio ist hier am Ausschalten eines, keine Ahnung, Weckers oder sonst was. Oder am Wii spielen oder was weiß ich. Ja, ich spiele hier gerade Pac-Man auf dem Telefon. Ah, er spielt Pac-Man auf dem Telefon während der Sendung. Also, Rio, du bist richtig genial. Nein, das war Aber einfach gut, Gag. das gehört zu so einer Show, zu so einer, sag ich mal, eher ja nicht so Nein. ernsten Nein. Aufnahmeshow. Gehört das auch mal Oh, du. dazu. Oh, dann wirst Schon du ernst, aber. ernst von den Themen, aber wir Ich wollen wollte ja, es gerade sagen, also. wir sind ja nicht die, wir sind ja nicht von einem der bekannten Fernsehsendern oder so, sondern wir machen das ja auch, um Spaß dabei zu haben. Rio TV, Rio Rio und Mo TV, TV. oh, genau. Heute wieder zeigen wir heute Models nackt. So, Ja, ja, wie? Du bist ja genau. noch angezogen, was Ja, soll denn ich Model, ja, ganz bestimmt. das? Nein, also ich bin jetzt auch durch dein Spiel vollkommen rausgerissen. Entschuldigung. Aber das ist okay. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich eigentlich gerade war. Aber nochmal, ich denke, dass man schlicht und einfach ein bisschen darauf achten muss, welche App man einsetzt, die Einstellungen sich anguckt, also die Bedingungen der Installation und vielleicht auch das eine oder andere Kleingedruckte liest. Ansonsten denke ich, kann man sich schon recht gut verlassen auf eine Software, die Google da einsetzt. Andererseits kann ich auch sagen, diese Aussage, ja, man kann es umgehen, Entschuldigung, die NASA kann man die Sicherheitssysteme auch umgehen. Die Frage Ja, logisch, ist, was klar. für einen Aufwand man da betreiben muss. Genau. Also ist es immer relativ, ja, Also also. ich meine, es ist ja schon mal ein Vorteil. Bisher, ich sage schon mal, hat man die Antivirensoftware eigentlich nicht gebraucht. Ja. Jetzt hat Google diesen Scanner, diesen Vorab-Scanner installiert und jetzt braucht man sie erst recht nicht. Also ist eigentlich alles im grünen Bereich, super toll und ja, alles wunderbar. Was ich nicht so super toll fand, ja, auch wenn es eine Beta ist, auch wenn es gerade eben erst herausgekommen ist, ja, und wahrscheinlich werden mich jetzt die Leute steinigen, weil alle die ganzen Berichte, die ich jetzt gelesen habe, waren durchweg positiv, ja, sogar ein paar Android-Hasser haben sich positiv darüber geäußert. Das verstehe ich gar nicht. Aber Android Chrome, ja, also richtig der Chrome-Browser für Android ist jetzt offiziell verfügbar. Google hat ihn gestern in die Freiheit entlassen, in der Beta-Version, wie gesagt. Und ich habe den natürlich sofort installiert. 16 MB kam mir schon mal ein bisschen komisch vor. Dann habe ich das Teil installiert und halt euch fest. 54 Megabyte ohne die Daten und ohne Cache-Speicher gerechnet. 54 Megabyte Platz auf dem Handy verbraten und das auch noch ohne App2SD. Also ich habe das Ding probiert und habe es dann umgehend wieder gelöscht, weil sowas hat auf meinem Handy keinen Platz. Definitiv nicht. Ich bin entsetzt, dass Google auch in einer Beta-Version das Programm ohne App2SD ausliefert. Das ist eine Frechheit, finde ich. Ich bin außer mir vor Zorn. Ja. Das ist eine schlichtweg furchtbar programmierte App bis jetzt. Ja, erstmal, dass man für einen Browser 54 Megabyte braucht, das ist jenseits von Gut und Böse. Der Dolphin-Browser, Dolphin HD, hat noch nicht mal annähernd so viel, noch nicht mal annähernd so viel, und hat alle möglichen Funktionen drin, die es in dem Chrome überhaupt nicht gibt. Ja, und vielleicht, weiß nicht, also das ist ein bisschen hart vielleicht, ja, aber Ja, könnten ich finde vielleicht mit auch, dass du ein. momentan vielleicht ein bisschen sehr hart urteilst. Ich meine, es ist eine Nein! ganz, ganz, ganz, ganz frühe Beta und ich finde, die Ja. Ohrfeigen dann so früh zu verteilen, ist auch nicht in Ordnung. Oh ja, doch, nein, weil ich erwarte ganz einfach in der allerersten Version App2SD, vor allem bei einer Applikation, die so viel Speicher braucht, und dann wenigstens eine kleine Optimierung, ja, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ich glaube aber auch zu wissen, woher das kommt, ja. Die Entwickler kümmern sich einen feuchten Kehricht um andere Android 4.0 Handys, nämlich das geht erst ab Android 4.0, dieser Chrome-Browser. Also bei kleineren Versionen kann man das gar nicht installieren, kein Honeycomb, kein Gingerbread, nix. Und dann kümmern sich nur um das Google Nexus, ja, um das Galaxy Nexus, sorry, aber nicht um das Nexus S mehr, offenbar in dieser Fassung. Weil natürlich App2SD beim Google Nexus keine Rolle spielt, diese Funktion gibt es gar nicht. Während eben das beim Nexus S so ziemlich das Wichtigste ist überhaupt. Ja. Also, das ist ja furchtbar. Und so geht das einfach nicht. Auch nicht in der Beta-Version. Da kommt nämlich dann eben das zustande, dass man einfach keine Lust mehr hat auf diese App. Und ich werde die erst wieder installieren, wenn der offizielle Kandidat ist, und werde dann sehr, sehr, sehr, sehr, sehr skeptisch daran gehen. Ja. Die muss dann um die Hälfte kleiner sein, Minimum um die Hälfte kleiner. Und natürlich App2SD haben. Aber 54 MB, das würde ich mir selbst bei App2SD nochmal überlegen, ob ich die installiere. Sorry. Ich bin entsetzt. Okay, also. So viel zum Negativen. Ich hab noch was Positives. Ah, schön. Okay, dann vielleicht nebenbei noch erwähnt, ich habe noch ein Video verlinkt, in dem man das Chrome, Android Chrome sehen kann auf dem Nexus Prime, auf dem Transformer Prime, Entschuldigung, nicht Nexus Prime, auf dem Transformer Prime. Es macht vom Außen her auf jeden Fall schon einiges her. Also es wirkt wie die Desktop-Version. Zumindest ich kann es ja nicht berühren, ich kann es ja nur sehen. Hakelt allerdings noch ein bisschen, ist selbst auf dem neuen schnellen Gerät noch sehr langsam. Und auch die Speedtests sind momentan, wobei du weißt, ich halte nicht so viel von Speedtests. Klar. Aber in dem Fall die Ladezeiten etc. sind schlechter gemessen als bei Opera bzw. dem Firefox. Also, ich fand es jetzt von der Geschwindigkeit her eigentlich ganz gut. Die Ladezeiten waren wirklich ein bisschen höher, aber nur minimal. Und auch nur beim ersten Mal aufrufen so einer Seite. Wie schon bei dem Google Chrome Browser hat auch das eine Funktion drin, die halte ich zwar manchmal für bedenklich, aber trotzdem nützt die was. Und zwar, wenn man also eine Seite aufruft, gibt es so Vorhersage, das macht also Chrome automatisch, was wahrscheinlich ist, dass du als nächstes aufrufst. Und diese Seite wird bereits geladen, noch bevor du den Link anklickst. Das verbraucht natürlich Traffic. Ja. Und das kann natürlich dazu führen, dass wenn man auf eine Seite geht, die irgendwelche komischen Links hat, dass diese Links geladen werden. Deswegen habe ich die auf dem Desktop-Browser natürlich ausgeschaltet. Ich habe ja keine Lust, dass wenn ich auf irgendeine Seite gehe und der Seitenbetreiber verlinkt dann irgendeine ja, total bescheuerte Seite, dass die dann automatisch von meiner IP-Adresse aus schon geladen wird, obwohl ich die gar nicht anklicken würde. Das geht nicht. Aber das ist natürlich sehr positiv für die Geschwindigkeit und viele nutzen das auch und sind auch sehr zufrieden damit. Aber das ist gut und deswegen sind die Seiten auch relativ schnell aufgebaut, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Seite liest, ja, und die Vorhersage war richtig und man klickt dann auf so einen Link, dann ist die Seite ruckzuck da. Das ist zum Beispiel schön. Die Funktionen sind auch ganz gut. Es fehlt zwar noch so einiges, aber für eine Beta schon mal ziemlich gut, nämlich die Synchronisation mit Bookmarks von dem Chrome Desktop Browser und sogar offene Tabs werden synchronisiert auf das Handy. Das heißt, wer zum Beispiel dann eben sagen wir, drei verschiedene Tabs offen hat im Chrome Desktop-Browser und hat diese Sync-Funktion aktiviert, startet den Chrome auf Android, öffnet sich diese ganzen Tabs automatisch, wie auf dem Desktop. Ja. Außerdem ist die UI wirklich, finde ich, grandios gelungen, sieht sehr schön aus. Die Windows haben ein schönes Design und auch die Animationen und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr schön, sieht ausgereift aus, was die Oberfläche anbetrifft. Ja. Auch das Tab-Handling ist sehr, sehr gut und auch ein optischer Ansprecher. Ja. Und ja, wie gesagt, diese Sync-Funktion, die haben es wirklich in sich. Das ist sozusagen dann wirklich Chrome in der Tasche, so wie man es von Desktop gewohnt ist. Und man hat eben auch die Möglichkeit, das komplett zu synchronisieren miteinander. Auch die History, ja, also die Seiten, die man besucht hat. Alles ist dann drauf auf seinem Handy. Okay, dann ist das vielleicht die Erklärung, warum kein App2SD da dabei ist. Das ist jetzt gerade mein Gedanke, der mir gekommen So. ist, weil wenn die Daten zwischengespeichert werden, ist es natürlich wieder relativ einfach, diese zu greifen. Vielleicht ist Nein, es deswegen im internen Telefonspeicher. Aber gut, das ist jetzt nee, nur nein. mal dahin. Ja, das sagt doch nicht sofort nein. Ich meine, es wäre durchaus eine Möglichkeit. Gut, ich weiß nicht, Die inwieweit du Begründung. jetzt mit diesen Funktionen da, wo das hingeschaufelt wird, als Entwickler das machen würdest, ja. Aber ich sag mal, da gibt es wesentlich, also schon andere Programme, die sowas Ähnliches tun, natürlich. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber wenn das der Grund wäre, dann würde ich das Android, ich bin wirklich entsetzt, dann würde ich Android so gar nicht mehr nutzen. Ja. Nein, aber Weil, vielleicht weil. ist einfach noch keine Trennung da, dass es halt erst mit einer späteren Version eine Trennung gibt zwischen einem Bereich, der, sage ich mal, als durchaus offen gilt, den man dann auf SD ablegen kann, und halt eben vielleicht einen Bereich, den man eher als secure Also das betrachten ist, muss. das halte ich jetzt als Erklärung, also ich selbst halte das jetzt nicht schlüssig, vielleicht nochmal ein Developer, der das erklären kann, was du jetzt meinst, aber normalerweise gibt es nur einen Grund, warum man kein App2SD verwendet und das ist ein Widget. Alles andere kann man App2SD machen, definitiv. Ja. Widgets gehen nicht, warum auch immer das Google so gemacht hat, ja, vielleicht, dass wenn man beim Start eben das Handy, also wenn beim Handy das Handy bootet und man hat ein Widget eingestellt, dann kann das ja nicht geladen werden, weil es erstmal auf der App, auf der SD-Karte ist und Ja, die weil die SD-Karte später muss erstmal gemountet wird, ne? initialisiert werden. Ja. Genau. Aber warum die Daten nicht abgelegt werden sollten auf der SD-Karte, ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Und es wird ja auch von anderer Seite aus gemacht. Also von anderen Programmen aus, die man auch auf App2SD legen kann. Ja. Zusätzlich kann man natürlich auch Daten und muss sogar manche Daten auf den internen Telefonspeicher legen. Das ist ja auch schon für mich ein sehr großes Ärgernis, dass man eine App nicht komplett auf die SD-Karte schieben kann. Dazu braucht man ein geroutetes Phone mit der entsprechenden Applikation und dann kann man die gesamte App komplett auf die SD-Karte legen, so wie es eigentlich sein sollte. Okay. Gut, was man auf jeden Fall auch noch hier erwähnen muss, und zwar, wir hatten ja schon das Thema Adobe und Flash, keine Weiterentwicklung mehr in Flash. Also es gab noch die Aussage, dass halt eben eine Ice Cream Sandwich Version, eine letzte noch erscheint, aber keine Weiterentwicklung mehr stattfinden wird. Das Ganze hat Adobe jetzt erweitert und gesagt, dass es keine Chrome-Version geben wird, also kein Chrome mit Flash-Unterstützung in dem Fall. Was mich jetzt da so ein bisschen irritiert bei der Geschichte ist, dass egal welchen Browser ich jetzt im Moment, nicht egal, Entschuldigung, die meisten Browser, die ich im Moment installiere, nehmen den Stock-in Flash, der nicht Stock-in, muss ich wieder korrigieren, den standard installierten Flash. Zum Beispiel auch der Dolphin HD, der tut das ja auch. Also er nimmt Genau. den ganz stinknormalen Flash, der braucht da keine spezielle Version. Es stellt sich mir natürlich die Frage, warum wurde Chrome so konzipiert, dass diese Standard-Flash-Version nicht genutzt werden kann? Was, Dolphin ja. HD kann es ja auch, also. Boah, vielleicht deswegen, weil da keine Priorität oder kein Grund mehr vorliegt. Flash habe ich ja schon in früheren Sendungen gesagt, ist tot. Ja, wird nicht mehr weiterentwickelt. Also brauchen auch, sage ich mal, neue Programme, die entwickelt werden, darauf auf Flash auch keine Rücksicht mehr zu nehmen. Ja, Weil, heute, im Moment, eigentlich schon. Also für nein. die Zukunft magst du recht haben. Nur Ja. im Moment ist es ja so, dass es halt immer noch wahnsinnig viele Flash-Seiten gibt, sogar viel zu Ja viele, gut. meines Nein, nein, Erachtens. nein, nein, nein, nein, du verstehst nicht. Ich mein, du hast schon recht. Auf dem Internet, von der Internetseite schon. Da gebe ich dir recht. Aber es gibt keine Unterstützung mehr bei Android. Adobe macht kein Android Flash mehr. Das war die letzte Version für 4.0. Sobald 4.1 kommt, gibt es kein Flash mehr. Auch nicht für die anderen, auch nicht für andere Browser, weil es kein Adobe Flash mehr gibt. Das haben die ja klar und deutlich gesagt. Es gibt kein Flash mehr für Android und die wollten auch noch nicht mal mehr für Ice Cream Sandwich Flash bereitstellen. Google hat da offenbar mit denen nochmal harte Verhandlungen geführt, dass zumindest nochmal jetzt für 4.0 das Flash zur Verfügung gestellt wird. Weitere Versionen wird es nicht geben und bis der Chrome-Browser dann vielleicht aus der Beta draußen ist, da haben wir vielleicht schon 4.1 und kein Flash mehr. Für 4.1. Ja, die Möglichkeit, da hast du recht, besteht schon. Ja. Was hier natürlich im Vordergrund stehen muss, ist die Entwicklung für halt eben die zukünftigen Formate wie WebM etc. Genau. Ich denke, dass das auch gegeben ist. Ich habe da jetzt noch nichts Näheres drüber nachgelesen, aber ich denke, dass das bei Chrome kein Thema ist. Ja, das ist im Moment noch ein Manko, wie gesagt, dass halt Flash in der Form oder der Standard-Flash im Moment nicht geht oder wahrscheinlich auch gar Also nicht gehen ich. wird. Weil im Moment nutze ich es noch. Deswegen ist Chrome momentan auch kein Thema, weil bei mir jetzt aktuell heute halt eben zu viel Zeit und Moment nicht mal. gehen würden. Moment mal, Entschuldigung. Chrome ist kein Thema bei dir, weil du das nicht laden kannst. Ja, das kann ich sowieso nicht laden, das Wie weiß ich. ich vorher schon Aber gesagt habe, Vorsicht, ich kriege ja für mein HTC demnächst ja auch ein Update auf ICS, ne? ja, genau, Also. kommen wir noch dazu, genau, ja, richtig. Das ist halt das, es gibt eben, wie ich gesagt habe, schon Google Chrome nur für Versionen ab 4.0, Ice Cream Sandwich. Aber ich kann das dem jetzt nicht ankreiden, dass da keine Flash-Unterstützung mehr gibt, weil also für mich war es eigentlich eine logische Konsequenz. Also wie gesagt, ein neues Programm braucht da eigentlich keine Rücksicht mehr drauf zu nehmen, weil es mittelfristig schon ja nicht mehr existieren wird auf Android. Und die Webseitendesigner, klar, die sind natürlich jetzt dazu angehalten, das Netz wieder kompatibel zu machen zu den mobilen Geräten. Und das ist natürlich das, was noch problematisch ist. Es gibt nun mal viele Flash-Seiten, ja. Ja. Aber das ist jetzt nichts, was man Chrome ankreiden kann, sondern das muss man Adobe ankreiden, dass es eben keine Flash-Unterstützung für Android mehr gibt, offiziell. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, mich nervt es auch inzwischen, dass auf jeder Popelseite inzwischen 50.000 Flash-Animationen eingeblendet werden müssen. Ich brauche die eigentlich gar nicht, aber du kriegst die Seite entweder gar nicht angezeigt ohne Flash oder sie ist nicht richtig funktionsfähig und das nervt. Das nervt richtig. Ich brauche den Quatsch eigentlich nicht. Aber okay, das ist meine persönliche Einstellung. Jemand, der das halt unbedingt wahnsinnig toll findet, dass halt eben der Schriftzug, auf den man klicken möchte, durch die Gegend hüpft und wenn die Leute halt kein Interesse haben, in neueren Verfahren, Formaten, sag ich mal, sowas anzubieten, dann bleibt halt eben nur Java oder Flash. Und ja, ist nun mal so, ne? HTML5 sollte eigentlich problemlos einiges bieten. Ja, genau, Ohne Zusatz. da fliegen die Werbebanner halt mit HTML5 durch die Gegend. Ja, gut. Das ist, ja, da hast du recht. Das ist wirklich die Pest im Moment. Anders kann man es gar nicht beschreiben. Ja, Ja. genau. Ich finde es auch immer witzig, wenn ich mein Tablet nehme, auf eine Seite gehe, was lesen will, und dann kommt eine Überblendung, ja, mit einer Werbung. Und auf dem Tablet kriegst du die aber nicht weg. Ja, Weil du gar nicht an genau. den Schalter dran kommst, um die Genau. wegzuschalten, weil die Das war auch außerhalb vom witzig. Bild ist. Und beim Verschieben verschiebt die sich mit. Und beim Kleinermachen, das geht nicht, weil das Ding offen ist. Also, Ja, das kenne ich. Ja, das ist, das kenne ich. Ich kann nur Aber weißt du, sagen, was ich, da mache? Ich ja, schließe nicht die mehr auf die Seite Seite. gehen. Ja, genau, ich schließe die Seite, das war's dann. Ja, vielleicht ein Hinweis an die Webseitenentwickler. Manchmal reicht's eben dem Besucher und dann ruft er die Seite einfach nicht mehr auf. Ne? Ist Tja, weg. ja, manchmal kann Werbung auch wirklich nicht mehr konstruktiv, sondern absolut destruktiv sein. Absolut. Ja, man verdient nichts mehr dabei, wenn die Leute nicht mehr auf die Seite kommen. Aber okay, Ja. hab ja nichts dagegen. Ein bisschen personalisierte Werbung, ja, die meine Interessen deckt, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ja, ist mir manchmal sogar recht, ja, wenn ich jetzt ohnehin gerade auf der Suche nach irgendwas bin und bekomme sogar eine passende Werbung dazu angezeigt. Dank Google geht das ja. Nein, ist so, ist so. Dann ist das auch in Ordnung. Dann ist die Werbung, ja, wenn es nicht übertrieben ist, von mir auch befürwortet. Aber das, was manche Webseiten momentan machen, du gehst auf die Seite und dann kriegst du erstmal 25.000 Mal Viagra an den Kopf geknallt. Tut mir leid, Ja, auf die Seiten gehe ich auch nicht mehr drauf, das nervt. klar. Okay. Dann hast du noch was. Hab ich? Was habe ich denn? Ja, guck doch mal. Oh, was habe ich denn? Ja, das Video, das habe ich ja bereits erwähnt. Ja. Dann, Ach so, haha, du stimmt, bist du hast es eigentlich nicht hier an der gesagt. Reihe, aber das Ich macht ja bin dran. nichts. Wir müssen ja nicht Ich bin unbedingt dran. nach Reihenfolge gehen. Wir sind ja eine Genau. demokratisch freie Sendung. Demokratisch freie Eine Sendung. demokratisch freie Sendung. Jeder Wählt darf, wenn er Ancast. möchte. Wählt Ancast. Demokratisch frei. Hör auf, nicht so laut, sonst wird die Sendung noch gesperrt, weil sie denken, wir machen Ja, Politik. genau. Also, nein, also du Mann. hast hier ein Thema beschrieben, da habe ich jetzt noch nichts drüber gelesen und bin da auch ganz gespannt drauf. Und zwar Motolux von Motorola. Genau, das Motolux, ein neues Handy, schickt sich an, hier veröffentlicht zu werden. Es ist kein High-End-Handy, das man jetzt vielleicht erwartet hätte. Ja, man sagt, oh ja, neues Handy, oh, noch höher, noch besser, noch weiter. Ja, Nein. mit Android 4.2. Nein, Genau. mein Scherz. Nein, Motorola hat mal wieder, oder ja, muss man sagen, mal wieder die Produktreihen gepflegt. Und das Motolux ist nämlich so zwischendrin einzuordnen. 4 Zoll Display immerhin. 854 mal 480 Pixel LCD Display. Und das nur mit einem 800 MHz Prozessor und 512 Megabyte RAM. Also sehr seltsam. Ja, Gingerbread 2.3.7 und Ice Cream Sandwich Update sieht schlecht aus damit. Also wie? Leute, Motorola, das ist doch nicht euer Ernst. Ja? Ich bin heute nur am Meckern, aber ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Gut, designmäßig sieht das sehr schön aus, muss man sagen. Ja? Micro-SD-Karten-Slot vorhanden, 8-Megapixel-Kamera ist auch da dabei. Besonders schön ist das LED, diese LED-Notifikations, Notifikation, das ist doch wieder denglisch, Die oder? Also die LED-Notifikation. Benachrichtigungs-LED, Ja. ja, ist sehr schön gelungen, designmäßig, größenmäßig, ja, ich weiß nicht, ob man damit aus Zimmer erleuchten kann, sieht fast so aus, aber das ist mal eine schöne Sache, weil diese Benachrichtigung. Also das ist wirklich das Einzige, was ich vermisse an den Samsung-Geräten. Ja. Ich möchte meine LED haben, die mir anzeigt, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Da muss ich auch nicht jedes Mal das Display anmachen. Das kostet dann auch wieder weniger Akku. Ja. Frage, ich sehe Ja. gerade das Bild. Ist es dieses längliche, auf dem Bild gelb erscheinende Teil? Exakt. Exakt. Ich kann nur Genau. sagen, jetzt hier auf dem Bild, this thing is kicking my ass. Ich find's geil. Ja, genau. Es ist doch wirklich toll vom Design. Das war ganz Es sieht ernst echt gut gemeint. aus. Ich dachte eben, das Ja. ist um einen Schlüsselanhänger da irgendwie. Nein, nein, das ist die LED und das ist richtig schön. Aber leider, wie gesagt, die anderen technischen Daten sind dann doch eher abschreckend. Also ich würde mir es wegen diesen schlechten technischen Daten kommt das natürlich nicht in Frage. Aber und vor allem Gingerbread und nicht erweiterbar auf Ice Cream Sandwich, wie es aussieht, das kann schon mal gar nicht sein. Also Leute. Aber das sind gute Aussichten für die Zukunft. Du weißt ja, wenn sowas kommt und die Leute tun sich positiv äußern, ist es durchaus möglich, dass die nächsten Reihen auch mit einer solchen LED ausgestattet sind. Das würde ich mir wünschen, ja, ganz genau. Das würde ich mir wünschen. Ja, wenn es nach mir gehen könnte, unten die ganze Leiste leuchten. Das wäre noch viel schöner. So, ich meine, du kennst ja auch die Wii, wenn man da eine Nachricht bekommt, dann leuchtet die ja so schön blau. Ja, genau. Sowas würde ich mir vorstellen, dass es genial wäre. Oder für die Entwickler als kleine Idee, als Anreiz, warum nicht einen Ring komplett außenrum, der so pulsiert und leuchtet wie bei der Wii. Genau, richtig, ja. Ganz genau. Das wäre schön. Und zwar in vier verschiedenen Farben, mindestens. Apropos noch Entwickler. Es gibt sogar noch Entwickler bei Microsoft, ja, die für Android Sachen entwickeln. Unglaublich. Der erklärte Feind von Android, ja, Microsoft, stellen wir schon wieder so einen Ballmer vor, ja, der ist noch schlimmer als ich, ja, der kriegt noch schlimmere Wutausbrüche als ich dann, ja, wenn es um Android geht. Und auch der konnte nicht verhindern, dass Microsoft nicht sein Geschäft komplett verschläft und hat deswegen, oder Microsoft hat deswegen eine neue App für Android bereitgestellt, OneNote nennt sich das, und damit kann man eben Textnotizen aus dem Microsoft SkyDrive jetzt synchronisieren und grundsätzlich, also grundlegend bearbeiten, sondern also nur, ja, sagen wir mal, eben diese grundlegenden Funktionen aktiviert sein. Aber immerhin, das funktioniert, das ist kostenlos erhältlich. Und das ist also perfekt für die Projekte, die man dort gespeichert hat, darzustellen. Ja, ja, also selbst der Erzfeind, ja, kann nicht ohne Android-Unterstützung auskommen. Aber sind wir mal so ehrlich, ich glaube, mittlerweile dürfte es Microsoft ja sogar gefallen, Android. Die verdienen ja kräftig Geld momentan an jedem Android-Gerät, das verkauft wird. Also Rio, ich habe vor, ich glaube, so circa einem halben Jahr mal was drüber gelesen. Das war so nebenbei beschrieben. Da ging es um Marktstrategien. Und ich meine da gelesen zu haben, dass diese OneNote-Geschichte nur einem Zweck dient. Und zwar soll das prüfen, ob Microsoft-Produkte angenommen werden auf dem Android-Market, um eventuell die, sag ich mal, Standardprodukte wie dieses Office zum Beispiel in entsprechend abgeschwächter Form mit anzubieten, und zwar kostenpflichtig. Ja. Also das Ganze ist ein Versuch, ein kleiner Lockruf. Mal gucken, wer es kauft, beziehungsweise wer es nimmt, weil es wird bestimmt nicht kostenlos sein. Doch, es ist kostenlos, habe ich doch eben gesagt. Oh, Entschuldigung, dann tut mir es leid, habe ich habe ich vielleicht gehört, aber durch die vielen Windungen in meinem Gehirn ist es irgendwo hängen geblieben. aber ein Test ist es trotzdem, finde ich. Es ist ein Test, ganz klar. Ja. Es ist ein Test. Wie gesagt, es gab ja auch eine Ankündigung, dass da was kommt, vor Ewigkeiten gelesen. Ich fand es nur nicht so wichtig damals. Jetzt, wo es natürlich raus ist, klar, ist ein Thema. Und ich sage dir ehrlich, ich werde es mir mal installieren und angucken. Also ich meine, es ist ganz klar, dass hier Microsoft natürlich auch seine eigene Cloud, ja, nicht im Stich lassen will, weil nützt ja nichts, wenn keiner ein Windows Phone hat oder wenige ein Windows Phone haben, ja, und alle laufen mit dem Android-Gerät rum, und dann nützt ja nichts, wenn Microsoft einen Cloud-Service anbietet und niemand kann darauf zugreifen, vernünftig, und deswegen ist es eigentlich auch logisch. Es sollen auch noch weitere Produkte folgen, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe. Und gut, angucken kann ich mir es nicht, weil ich kein SkyDrive habe, und ich werde mir sicherlich deswegen auch sicher kein Microsoft SkyDrive. Ja, ich habe mir mal eins eingerichtet zum Test, das ist allerdings schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch existent ist, aber ich habe die Zugangsdaten noch, und ja, das lief nicht wirklich unter meinem Namen. Aber es ist ja Wurst. Ich habe das einfach mal getestet, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es damals gar nicht mal so schlecht. Jetzt unter der Windows-Plattform, also unter der Windows-Oberfläche, weil da hatte man doch die eine oder andere. Ich habe keine Windows. Ja, das weiß ich, deswegen sage ich deswegen das. Deswegen kann ich da nichts dazu sagen jetzt. Insofern war das gar nicht mal so schlecht gemacht. Was allerdings katastrophal ist, und da sollte jeder genau lesen, wenn er sich anmeldet, sind die Bedingungen, die Microsoft hat. Ja. Da kann jemand also über Google schimpfen, wie er möchte. Google ist ein Kindergarten dagegen. Ich sag nur, fand ich immer lustig, wenn die Leute sich über Google Talk aufregen. Ja, da weiß ja Google alles. Und dann MSN nutzen. Ja. Mit den Bestimmungen. Ich sag jetzt mal nichts zu. Einfach mal MSN-Network-Bestimmungen durchlesen, was da alles mit den Chats gemacht werden darf. Und dann brauche ich nichts mehr dazu Es wissen. gibt ja auch da so ein Gerät von einem Hersteller. Alles, was man da drauf macht, ist geistiges Eigentum des Herstellers vom Gerät und nicht Nein. dessen, der es programmiert hat. Aber okay, das ist, da kann jetzt jeder recherchieren, wie er möchte. Aber Okay, Rio weiß schon, was ich ja. meine. Ja, genau. Aber das klingt so ähnlich. HTC hat auch noch was. Und zwar bringen die Updates, und zwar noch diesen Monat, Mo. Das dürfte dich doch super freuen, ja. Ja, Noch Vorsicht, in der ersten diesen Ladung ist das Monat. Sensation nicht mit dabei. Doch, doch, das Sensation soll noch diesen Monat kommen. Ja, als Nachlieferung, und da bin ich mir nicht so sicher. Wie, was? Ich weiß nicht, was du meinst. Wie, du Also, weißt nicht, was ich meine. folgendermaßen. Im April, ja, soll Android 4.0 mit HTC Sense 3.5, ja, für das Desire S, Desire HD und das Incredible S veröffentlicht werden. Ja. Ja. Und die Sensation Family, ja, die soll bereits schon im Februar das Update bekommen und das Evo 3D oder 3D im März. So, Also. jetzt kommt gleich die Nachfrage von mir hinten dran. Wir reden nämlich von der US-Version. Ja, das kann Ja, ich nicht ja, ja. bestreiten, Mo. Das kann ich nicht bestreiten. Ich hoffe mal, dass HTC das genauso macht wie andere Anbieter, wie zum Beispiel Samsung oder auch Google für die Nexus-Geräte selbst und eben eine internationale Firmware in seinen Geräten hat. Das kann ich allerdings nicht genau bestätigen. Vielleicht kennt sich ja auch draußen jemand damit genauer aus und hat diese Firmware schon auseinandergepflügt. Ist die HTC-Software international, ja oder nein? Bei vielen Geräten ist es ja so, wie zum Beispiel eben beim Nexus S, dass ich die internationale Version nutzen kann. Die läuft in den USA, die läuft in Deutschland, die läuft überall. Läuft überall. Genau. Gut, wo ich ein bisschen Angst davor habe, das ist ja auch nichts Unbekanntes, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, ist, dass man keinen Unterschied feststellt, wenn es Ja, installiert ist. Ich habe dann Sense dafür 3.5 und doll, richtig doll ist das, ganz doll, und das Ganze sieht dann aus wie Gingerbread. Und dann ja. könnte man sich, abgesehen davon, dass der Markt sich vielleicht ein bisschen vergrößert, könnte man eigentlich meines Erachtens darauf verzichten, weil ich ärgere mich total kaputt, dass es wahrscheinlich keine Möglichkeit gibt, auf Sense zu verzichten. Also wenn das wirklich so ist und du merkst es optisch fast gar nicht, ja, dass es da eine Umstellung gibt, dann würde ich doch an HTC schreiben und würde sagen, Das dass du jetzt Update hat endlich, nicht funktioniert. genau, dass ich genau, ja, dann sag, ich hätte doch jetzt gerne das richtige Update für Ice Cream Sandwich, ja, und weil da hat sich ja nichts geändert. Ja, mal gucken, wie dann das Feedback kommt. Vielleicht sollte man das wirklich tun, aber ja. Ja, das meine ich auch. Das meine ich auch irgendwo ein Stück weit ernst, weil wenn die Firmen das nicht wissen, ja, wir können uns zwar hier immer aufregen und so weiter, das wird HTC wahrscheinlich nie erfahren, ja, Nee. wenn man mit Ja, etwas wer nicht weiß, vielleicht sind einverstanden es ja ist. Stammkunden, Stammzuhörer. Ja, vielleicht, glaube ich nicht. Wenn man etwas erreichen will, dann muss man auch das den Firmen nahebringen und das auch HTC schreiben und am besten auch direkt HTC. Der Hauptzentrale, also kann man auch Englisch schreiben, ja. Wenn man es irgendwie der Stammtisch. HTC, wenn man es HTC in Deutschland schreibt, dann wird es sowieso Ablage P wahrscheinlich. Nein, Entschuldigung, ich weiß es nicht. Vielleicht nehmen die das auch wirklich ganz, ganz ernst, ja. Aber es ist jedenfalls noch eine Station mehr, die dann eben durchlaufen werden muss. Also, Also ich gebe hier jetzt eine schreibt an Prophezeiung HTC. ab, ja? Oder ich gebe hier jetzt ein Versprechen ab. Und zwar, wenn HTC Sensation in der Form drauf ist, so wie jetzt auf dem alten Gerät, ich keine, sage ich mal, Vorteile, abgesehen vom Market, nutzen kann mit Ice Cream Sandwich, Ja, dann. werde ich entweder das Gerät rooten und Aha. eine, sage ich mal, externe Version installieren, Oh, aha. Oder? oder das Gerät wird ersetzt durch ein anderes, Wie? das Ice Ah, Cream ich. Sandwich fähig ist. Oh, Mensch, jetzt dachte ich, du sagst, ja, dann werde ich dafür sorgen, dass Anonymous die HTC-Server lahmlegt. Ach, mein, nein. Also Rio, das finde ich gar nicht gut, dass du hier so eine Gruppe erwähnst. Ja, also ich meine, was heißt hier so eine Gruppe? Diese Leute sind so gefährlich. Ja, also ja, es gibt nichts Gefährlicheres auf der Welt. Ich meine, abgesehen von Industrieländern, die Kinder verhungern lassen und so weiter. Nein, komm ich. Aber nein, also die sind so gefährlich und vor allen Dingen so ein wertvolles Überlebensgut wie Mädchen zum Beispiel, die angegriffen werden. Ja. Dieses muss man natürlich schützen, auf jeden Fall, bevor man ein Kind schützt, das verhungert. Ja, genau. Jetzt sind wir total weg. Ja, ja, ist egal, Thema. Aber es muss sich loswerden. Du hast angefangen. Das sollte nur ein Scherz sein. Ja, also liebe Anonymous-Gruppe, vor allen Dingen eine Drohung, angreifen. Bitte nicht die Server auf HTC angreifen. Vor allen Dingen eine Drohung an HTC. Also, Nein, also nochmal zur Betonung, dies war ein Scherz. Nein, das war kein Scherz. Wenn nicht sofort das Ice Cream Sandwich 4.0 Update zur Verfügung gestellt wird, dann starten wir eine DDoS-Attacke auf die HTC-Server. So. Okay, mach doch mal eine gegen Google, die lachen sich kaputt. Oh Mann, okay. Ach, Leute, ich weiß nicht mehr. Also, ja, ich auch nicht. Wir können also so von Themen abschweifen, ja, und dann ist es so schwer, wieder zurückzukommen. Aber wenn wir schon so weit weg sind von den Themen, dann können wir auch gleich mal ein bisschen weiter weg bleiben. Models. Oh, geil, ja. Ne? Models, ja. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wie keine nackten Models hier. Ja, aber die Fashion Week, die Fashion Week Models, ja, die nutzen jetzt tatsächlich Galaxy Nexus Geräte für ihre Recherchen oder für was auch immer, ja. Die werden ausgestattet komplett, diese Models, mit diesen Galaxy Note, nicht Nexus? Du verwechselst gerade. Galaxy Note, habe ich doch eben gesagt. Nexus Galaxy hast Note. Du gesagt. Habe ich Galaxy Nexus gesagt? Ja, hast du Galaxy Nexus Note gesagt. Natürlich, das schöne Teil mit dem Stylus, das riesengroß ist. Ja. Was ich mir auch schon kaufen wollte, aber wieder ad acta gelegt habe, weil auch hier Ice Cream Sandwich nicht in Originalform draufkommt. Genau. Und das 5,3 Zoll wunderhübsche Gerät wird also in den grazilen Händen von Anya Rubik, Carly Kloss, Arizona Muse, Abby Lee Cashaw, Kendra Spears, Aline Weber, Ruby Aldridge und Shanina Shake. Ich möchte betonen, dass beim Kauf eines solchen Gerätes kein Model dabei ist. Ja, genau. Und auch kein... jetzt hätte ich fast wieder einen Witz gemacht unter der Gürtellinie. Nein. Wir bleiben brav. Ja, wir bleiben brav, genau. Aber ist in der Tat und ist klar, wir machen jetzt natürlich einen Spaß drüber, aber es ist in der Tat so und du wirst nicht glauben, aber das wird jede Menge, vor allem Teenies, Modebewusste und Mädels, vor allem in den USA, begeistern von Android, ja, und sich deswegen so ein Galaxy Note zu legen, das ist tatsächlich so, ja. Also dieser Kult, der um diese Fashion Week Models gemacht wird, ist ja schon legendär. Und wenn die, was weiß ich, ein Mountain Dew trinken irgendwo, dann trinken nächsten Tag alle Mädels dort, die was auf sich halten, auch Mountain Dew. Und dann werden die auch ein Galaxy Note benutzen. Okay. Tolle Sache von Samsung. Wieder die Kundschaft vergrößert, mit solchen PR-Aktionen macht man was. War es überhaupt eine Samsung-PR-Aktion? Ich weiß gar nicht. Vielleicht benutzen die sogar freiwillig. Aber auf jeden Fall ist es positiv. Warum nicht? Klar, hübsche Frauen, die Androids benutzen, das ist genau das, was wir wollen, oder? Ja, klar. Man soll die hübschen und guten Dinge einfach mischen. Genau. Ne? Sex, Trucks, Rock'n'Roll, Girls and Android. Genau. Nein. Und Galaxy Nexus. Da ist es nicht ganz so schön zugegangen. Es hat sich ja schon abgezeichnet, dass Google mit Verizon vor allem im Argen liegt momentan. Ja? Das hat sich so ein bisschen hochgepusht, das Thema. Weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Es war nämlich so, dass das Google Wallet massive Probleme bekam, weil Verizon sich geweigert hat, Google Wallet zu nutzen in ihren Netzen. Mit dem Galaxy Nexus, es wäre nicht sicher und so weiter, wurde da gesagt, was natürlich eigentlich jeglicher Grundlage entbehrt. Aber okay, gut. Sprint hingegen hat es ganz normal gemacht. Also offenbar sind die Sprint-Netzwerke sicherer als die Verizon-Netzwerke. Aber das war ja auch nicht der Grund. Der Grund waren offenbar Verhandlungsgeschicke, die hier ausgelotet werden sollen. Und tatsächlich hat jetzt Google die Konsequenz gezogen, und zwar für alle CDMA-Netzwerke. Das Google Nexus wird keine offiziellen Google-Updates mehr bekommen für die Versionen, die in CDMA-Netzwerken, also das ist ein amerikanisches Netzwerk, betrifft uns also nicht. Trotzdem finde ich es erwähnenswert. Wird also keine Updates mehr ausliefern. Die Unterstützung wird soweit heruntergefahren. Es gibt Support von Google für das Google Nexus Verizon, ja, aber nicht mehr in dem Maße, wie man zum Beispiel gewohnt ist mit den Updates. Diese Updates können aus copyright-technischen Gründen, ja, nicht mehr angeboten werden von Google. Damit ist obliegt alle Probleme, Updates, Änderungen und Verantwortlichkeiten für die Software bei Verizon und den anderen CDMA-Netzwerken und nicht mehr bei Google. Im Prinzip heißt das, dass man kein echtes Galaxy Nexus mehr kaufen kann. Aha, aber Google weist eindeutig darauf hin, dass der Bootloader unlocked ist. Also gibt praktisch so ein Wink mit dem Zaunpfahl, routet einfach das Telefon, macht euch ein neues ROM drauf und dann könnt ihr Verizon sonst was. Ja. Genau. Gut, ne? Tja, so ist das. Also Streit eskaliert und jetzt zieht Google die Konsequenz. Also wer ein echtes Google Nexus, Galaxy Nexus haben will in den USA, der darf eben kein CDMA-Netzwerk benutzen. So Ja, sieht es aus. so ist es halt. Also wie gesagt, bei uns ausnahmsweise mal etwas Negatives, was uns nicht betrifft. Normalerweise tut das Negative immer hier die Märkte in Europa betreffen und das Positive dann immer die USA. Jetzt ist es endlich mal andersrum, das ist ja auch okay. Und noch was Gutes für den europäischen Markt. Vodafone verkauft jetzt demnächst das erste LTE-Gerät. Und das kommt von HTC. Das nennt sich HTC Velocity und bietet also sage und schreibe 42,2 Megabits sogar im HSPA Plus Netzwerk. Also hat hier Vodafone offenbar nochmal seine Netzwerke deutlich verbessert. Ja. Und eben auch die LTE-Netzwerke. Gar nicht schlecht. Es bietet ein 1,5 GHz Dual-Core-Chip, entspricht soweit dem amerikanischen HTC Vivid und 1 GB RAM, kompletten Gigabyte RAM und 4,5 Zoll Display QHD, 960 x 540 Pixel Auflösung. Und jetzt kommt mal wieder der Hammer mit Android 2.3 Gingerbread. Okay, also solange kein Ice Cream Sandwich drauf ist, keine Kaufempfehlung für das Teil, ganz klar. Dafür ist HTC Sense 3.5 Oh, toll. drauf. ja, also von der Frequenz her wird das LTE-Band mit 800 und 2600 MHz benutzt, also auch die 800er Range dürfte ja auch interessant sein, wenn man viel reist. Das kann also in Europa gut benutzt werden. Aber wie gesagt, das Android 2.3 mit HTC Sense 3.5 ist natürlich ja, ein absoluter Showstopper. Mal wieder. Also würdest du dir noch ein Gingerbread-Handy jetzt kaufen? Nein, Ja. ganz klar. Du weißt ja, ich bin auf der Suche momentan nach einem Tablet und das sieht genauso aus. Im Moment sage ich immer nur kein ICS, kommt ganz klar ein Nein. Ja. Und zwar ein unverändertes. Nichts dagegen, wenn das die eine oder andere App vielleicht drauf ist, aber das Grundsystem möchte ich bitte original. Original in Deutsch, original. Original, Yes, ja. also our original was. Und was dass die Sendung jetzt so langsam übergeht zu den Apps, weißt du? Okay, ja, yeah. Hier kommen wir zu den Apps der Woche. The Apps of the Week. Und damit sind wir mit den News durch, ja. Yeah, let's go. Gut. Stelle ich euch News Republic vor. News Republic ist eine App, die, ja, wie der Name schon sagt, euch die neuesten News aufs Handy bringt, ja, oder aufs Tablet. Ich zeige euch das Ganze hier auf dem Samsung Galaxy Tab jetzt. Und da habt ihr also schon mal eine Übersicht über eure Themen. Ja. Die kann man hier zum Beispiel verändern. Da gibt es jede Menge Kategorien. Man kann zum Beispiel auch hier oben Themen eintragen. Was übrigens nicht geht, ist eigene Feeds einbauen, zumindest in dieser Form nicht. Und dann könnt ihr aber, wenn ihr das hier habt, ja, könnt ihr das dann auswählen. Und ja, dann eintragen und dann seht ihr das eben hier auf dieser Hauptseite. Und da gehe ich zum Beispiel mal rein hier in den Android-Feed und da seht ihr dann die einzelnen Nachrichten aufgelistet. Ja. Ganz, ganz schön ist, dass wenn ihr zum Beispiel eine Nachricht auswählt, ja, kommt da erstmal so ein Vorab. Zusammenfassung, beziehungsweise je nachdem, je nach Feed auch der gesamte Artikel, ja, ohne dass man eben das verlassen muss. Dann weiterhin unten gibt es Share-Button, wo man dann also ganz einfach zum Beispiel das Ganze auf euer Blog oder auf Google Plus oder ähnliches also teilen kann. Hier alles, was eben so installiert ist, ne? Könnt ihr das drauf, könnt ihr also da drüber machen. React könnt ihr praktisch hier dazugeben. Ob das eben hier das Thema gefällt hat, gefallen hat oder eben ob ihr das Thema hasst. Und das Ganze wird dann eben auch hier angezeigt und dann in die Statistiken von diesen News Republic da eingearbeitet. Hier oben kommt jetzt noch eine besondere Funktion zum Tragen. Hier habt ihr eine schöne, ja, ich möchte schon fast sagen, grafische Übersicht von allen Links, die in dem Artikel, ja, vorhanden sind. Ja, also wenn ich da zum Beispiel jetzt auf Motorola auch längere Zeit drauf drücke, dann kann ich zum Beispiel auswählen, ob ich zum Beispiel auch hier dieses Thema auf Wikipedia nochmal nachschlagen will, ja, auf Google, YouTube suchen will und so weiter und so weiter. Also wenn ihr da weiter recherchieren wollt mit diesen News, dann könnt ihr das auch tun. Wenn man hier kurz drauf drückt, dann kommt eine Übersicht von den Themen auf News Republic und ja, auch da könnt ihr dann einfach wieder auswählen und dann eben euch weiterklicken zu dem nächsten Thema, der eben mit diesem Topic was zu tun hat, das ihr hier gesehen habt. Ja. Also wenn ich da nochmal zum Beispiel hier Wi-Fi, jetzt will ich was sehen, was wurde alles über Wi-Fi gepostet in den letzten Tagen. Ja. Kann jetzt natürlich sein, ich habe jetzt gerade, Wi-Fi ist ein Thema, wo vielleicht ist nicht ganz so viel gepostet, oder dennoch hat er was gefunden hier. Ja, das sind die Artikel von den letzten Tagen dann. So. Ja, genau, also das geht. Man kann auch einen Artikel speichern, ja, wenn er also zum Beispiel sagt, okay, den will ich mir merken, ja, dass ich dann später nochmal leichter finde und dann ist das hier unter Saved Articles, ja, und da ist es dann auch verfügbar und ihr könnt es dann auch gemütlich lesen. Ja, also insgesamt ist das eine tolle Sache. Also News Republic ist einer der besten Newsreader, finde ich überhaupt. Leider kann man keine eigenen Feeds dazu machen. Das ist sehr, sehr schade. Das ist natürlich dann eben nicht für alles zu gebrauchen und ja, leider. Also das hätte man vielleicht doch können implementieren, ne? Dass man einfach seine eigenen Sachen hier dazu machen kann. Ja. So, dann, ja, wie gesagt, hier nochmal die Übersicht. Es gibt dann auch eine Komplettübersicht mit allen News, ja, die ihr hier habt, ja, da kann man dann auch bei Moods, die ihr dann auch selbst vergibt, ja, das war das, was ich eben gesagt habe, das fließt dann in die Statistiken mit ein, ja, wo ihr dann praktisch auswählen könnt, ob ihr das Thema gut fandet oder nicht. Ja, bei Views sortiert von der Community quasi, ja, geht also alles sehr schön. Und auch hier die Top News, die werden dann gemacht von News Republic. Also die haben auch so ein bisschen redaktionelle Arbeit, wenn ich mal sagen will. Also die wählen zumindest mal die Themen aus, ja, die interessant sein können. Genau dasselbe geht auch hier für Videos und auch hier geht es ganz, ganz einfach. Ja. Ich will mal gerade hier schnell was antippen. So. Und ja, dann seht ihr hier, wenn ihr jetzt drauf drückt, dann wird das Video geladen. Ja, und fängt dann auch gleich an. Hoffentlich. Und manchmal dauert es ein bisschen länger. Je nachdem, was für eine Seite. Ach, das ist herrlich. Musste ich erst auf die richtige Seite machen. Okay, breche ich gleich ab hier. So, ihr wisst, wie es dann weitergeht. Ja. So, hier, wie gesagt, das ist die Hauptgeschichte. My News, Reload-Button, Suche in der News, beziehungsweise nach News-Themen. Sehr schön alles. Auch geordnet, Most Popular, Last Added und eben auch Featured. Das Ganze gibt es auch in Deutsch und anderen Sprachen, ja, also keine Panik. und ja, also ich find's sehr, sehr gut. Es hat auf jeden Fall schon wieder Tab 2 abgelöst bei mir und finde es eine super Sache. Kann es jedem nur empfehlen, deswegen die App der Woche News Republic bei mir. Meine App der Woche diese Woche ist mal wieder, dreimal dürft ihr raten, ein kleines Spiel. Und zwar nennt sich dieses Spiel Ballyland XL oder Ballyland oder Baileyland. Nein, es sind zwei L und ein I, also gehe ich davon aus, dass man es deutsch ausspricht, Ballyland. Ja, das Ganze ist ein Knobelspiel. In diesem Spiel muss man Kisten verschieben. Nein, ich muss anders anfangen. Man muss drei Kugeln in eine Reihe bekommen und muss sie in eine gewisse Richtung schnalzen. Die müssen gegen einen Gegenstand, also gegen Widerstand, knallen, dass sie stehen bleiben. Und da es ringsrum oft einfach nichts gibt, ist die ganze Sache ein bisschen knifflig. Das heißt, ich schiebe eine Kiste irgendwo hin, kann dann eine Kugel an diese Kiste schnalzen und dann somit eine Dreierkombi herstellen und die Punkte ernten. Das klingt jetzt ganz simpel, aber ich kann euch sagen, es ist nach ein paar Levels richtig schwer. Also man muss seinen Grips da schon gut anstrengen. Hat auf jeden Fall Suchtfaktor. Also ich konnte nicht mehr aufhören. Nach einer Stunde habe ich dann so zwangs aufgehört, weil es hat tierisch Spaß gemacht. Also wie gesagt, Kugeln in eine Reihe bringen klingt einfach, ist es aber nicht, weil man muss sie ja irgendwo gegenschnalzen können, dass sie stehen bleiben. In dem Fall Kisten, die man auch hin und her rücken kann. Man kann die auch nur in eine Richtung schleudern. Wenn da kein Widerstand ist, dann rutschen die auch weg. Also dann passiert mehr oder weniger gar nichts. Man kann es sehr, sehr schwer beschreiben. Man muss es wirklich mal spielen, um den Sinn zu verstehen. Ich kann nur sagen, es macht tierisch Laune. Später kommen dann noch so Scherze dazu wie Bomben und Spezialschalter und solche Geschichten. Ja, auf jeden Fall ein Must-Have-Game. Zieht's euch rein. Es ist wirklich ein absolutes Top-Game. Ja, viel Spaß damit. Und das war's wieder für heute vom Uncast. Und wenn ihr uns erreichen wollt, wie immer, Uncast findet ihr auf Google Plus. Einfach Plus Uncast oben eingeben in die Suchleiste. Auf Twitter @AndroidCast. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, uncast@thenetcast.com. Und auch die Seite könnt ihr erreichen unter uncast.thenetcast.com. Und das Ganze immer mit der Mehrzahl, ja, das S hinten dran nicht vergessen, an Casts.com. Ja, schon lange irgendwo anders da. Und ich glaube, es ist auch mal wieder Zeit, kurz bevor der Mo wieder das letzte Wort kriegt, zu erwähnen, die Intro- und Outro-Musik von Zero Project, der TV Infinity, und der Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 by SA. und genauso wie der ganze Podcast unter einer Creative Commons License 3.0 bei SA steht und jetzt aber. Und so schön wie der Rio das eben runtergesprochen hat, könnte er fast Sänger werden, aber das wird er wohl nie werden. Nicht tatsächlich. Auf jeden Fall noch eine schöne Woche und ja, viel Spaß.